guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es im freien Radio nie um Sex geht? Das soll sich heute ändern für 2 Stunden. Man kann ja allgemein sagen, dass die Psyche als Schnittstelle fungiert und als Nadelöhr zwischen dem abstrakten Gesellschaftswesen Mensch und dem physischen, biologischen Individuum. Und dementsprechend geht es heute darum, inwiefern Sexualität gesellschaftlich durchherrscht ist. Dazu haben wir 4 Beiträge. Der erste kommt vom Filmkritiker Georg Seslin. Mediopoly, die Sexvariante. Zum Streit über Pornografie. Der 2. Beitrag kommt von Justus Wertmüller und Uli Krug. Und der ist betitelt Infantile Inquisition. Vergewaltigungsdebatten in der Szene. Aus einem ähnlichen Umfeld von Justus Wertmüller und Clemens Nachtmann der 3. Beitrag. Tätersuche. Wer tut dem autonomen Unglück Gewalt an? Schließlich macht Uli Krug den letzten Aufsatz und der heißt Die Macht des Sexuellen. Dr. Indoktrinator wünscht viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres als den menschlichen Körper. Er ist nämlich, was wir waren und sind, was wir haben, was wir wollen und was wir können. Und er ist noch in dem, was wir über ihn hinaus wollen. Es gibt nichts Schöneres als die Sexualität. Sie ist kindliche Lust und artifizielles Schauspiel, reine Materialität und reine Spiritualität, Auflösung und Form in einem. Das Glück ist sexuell, selbst wenn es darin besteht, was darüber hinaus will. Es gibt nichts Schöneres als Bilder, denn sie behandeln, was wir von der Welt haben und verstanden haben, was wir sie schon immer fragen und was wir ihr als Geheimnis lassen wollten. Sie haben die Fähigkeit, weit nach draußen und tief nach drinnen zugleich zu führen. In jedem, auch dem schrecklichsten Bild, gibt es die Beziehung zwischen Ich, Zeichen und Welt. Es ist schön, auch wenn es über sich selbst hinausgehen will. Wie schön also müssten Bilder von menschlichen Körpern im Zustand des Gebens und Empfangens von sexueller Lust sein? Sind sie natürlich, wie wir wissen, nicht, sondern im Gegenteil stets und vor allem in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft ein kulturelles Ärgernis, ein Schlüsselproblem und einer jener Punkte, an denen immer wieder Aufklärung scheitern muss. Die sogenannten Debatten darüber zerfallen in liberale Geschwätzigkeit und hysterischen Fundamentalismus. Sie drehen sich seit ungefähr 500 Jahren, etwa mit dem Beginn der Holzschnittverbreitung in Mitteleuropa, immer schneller im Kreis und führen zu nichts außer der eigenen Beschleunigung. Denn zum einen produziert diese Dreiheit von Körper, Lust und Bild ihre inneren Widersprüche. Ist nicht der Körper, in dem er Bild wird, von seinem ursprünglichen Glück entfernt, schon sich selbst enteignet? Ist nicht der Widerspruch zwischen jener Vereinigung, die die beteiligten Menschenkörper vom Gesellschaftlichen enthebt, und jener Vervielfältigung, die dem Ritus und der Geschichte vorbehalten sind, unlösbar? Raubt nicht das Bild der Sexualität alles Einmalige, um es ins Heilige und ins Schmutzige aufzulösen? Und schafft nicht die Lust, wenn sie nicht im Mythos der Liebe aufgehoben ist, gleichsam aus sich selbst heraus, eine Semiologie der Gewalt? Die Ambivalenz der Elemente, des Körpers, der Lust und des Bildes, tritt aneinander erst hervor. Das große Eine der lustvollen Körper löst sich in eine höchst komplizierte Grammatik des Begehrens auf, in die, so sind wir es gewöhnt, nur die Gesellschaft regelnd eingreifen kann. Weil das sexuelle Bild nie wirklich rational und moralisch aufzulösen ist, löst es immer zugleich Lust und Angst aus. Es generiert den Impuls der Zensur, durch den man einerseits auf die Gewalt im Bild, durch eine Gewalt gegen das Bild reagieren mag. Andererseits aber auch auf das dunkle Begehren, das man bei sich selber oder bei anderen nur unvollkommen kontrolliert sieht. Gesellschaft organisiert immer mit der familiären Konstruktion der Macht auch die Sexualität und das, was von ihr gewusst werden kann. Sie wird zugleich provoziert und bestätigt durch das verbotene Bild der Sexualität. Und natürlich muss der unter die Konzernräuber gefallene Staat, der nur noch die Bereicherung schützen will, dankbar sein für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über Obszönität und Pornografie, weil er Schauspiele der moralischen Regulation bietet in einer ökonomisch und kulturell deregulierten Gesellschaft. Die Utopie der Schützer, vom päpstlichen Bann bis zum angewandten Dworkinismus des Porno, ist es, Sexualität, wenn überhaupt, zu einem geschlossenen System zu machen, dessen Form, dessen Sprache, dessen Anspruch und dessen Schmerz nicht über es selbst hinausweisen. Wie jeder Fundamentalismus strebt auch der moralisch-sexuelle die Widerspruchsfreiheit des Objekts seiner Angstlust an. Sie ist, wie wir wissen, nur durch Gewalt zu erhalten, selbst wenn diese sich nicht zu Unrecht auch als Gegengewalt verstehen kann. Allerdings scheint es, als sei Sexualität geradezu angelegt, um als offenes System beständig Unruhe nicht nur in den Individuen, sondern auch in den Gesellschaften zu erzeugen. Menschliche Sexualität will offenkundig immer über sich selbst hinaus. Und daraus werden nicht nur zarte Liebesgedichte, frivole Modetorheiten und unendlich suggestive Sprach- und Bildwelten im Mainstream, sondern immer auch Traumbilder des Verbotenen, des Schauspiels, in dem das Begehren und das Begehrtwerden über ihre Kontrolle triumphieren. Und es gibt, gewiss nicht in direkter Abhängigkeit, aber auch in keinem Jenseits davon, das sexuelle Verbrechen. Wenn es auch keine eindeutig kausale Beziehung gibt zwischen dem Begehren, das über das geschlossene System hinausreicht, der Produktion privater Phantasmen und öffentlicher Bilder und schließlich dem sexuellen Verbrechen, so befindet sich doch alles auf einem Parcours. Die fundamentalistischsten der Fundamentalisten haben daher natürlich recht. Die Sünde beginnt mit der Existenz eines Spiegels, mit der Berührung des eigenen Körpers. Sie beginnt damit, dass die Lust zur Utopie der verlorenen Einheit der Körper einen Umweg über das Objekt nehmen muss. Sie haben recht darin, dass die Unschuld des Körpers nur in den Mauern zu behaupten ist, die die eigene Definitionsmacht um ihn zieht. Sie haben recht darin, dass die Welt ein Wahrnehmungskrieg ist, in dem es darum geht, den anderen, das andere, zu durchschauen und selber nicht durchschaut zu werden. Daher greifen die Diskurse von Macht und Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung in das utopische Bild der sexuellen Körper über. Der bekleidete Körper triumphiert moralisch, zivilisationsgeschichtlich und ökonomisch über den Nackten, der Kolonialist über den nackten Wilden, der bekleidete Mann über die nackte oder im Entkleidungsritual inszenierte Frau, der Fabrikherr über die halbnackten Proletarier und so weiter. Den Körper vor dem Blick des anderen zu verhüllen, hat also weniger mit natürlicher Scham zu tun, als mit der Abwehr einer Semiotik der Macht. Doch freilich, mit der Abwehr des unterdrückenden Blicks wendet sich die Unterdrückung auch nach innen. Die Verhüllung lässt auch den oder die sich Verhüllende das Paradies der Körperlichkeit verlieren. Gerade in die Semiologie der Verhüllung wird diese selbst in das Begehren eingeschrieben, unterwirft die ganze Welt einem System der Schuld. An die Stelle des begehrten Körpers tritt das Zeichen des Begehrens, die Fetischisierung des Blicks, der manisch fixiert ist, auf ein objekthaftes, totes Äquivalent des Verbotenen. Die Verhüllung wird ihrerseits zum Bild des Körpers, weshalb der Kampf gegen das sexuelle Bild einer gegen Windmühlenflügel sein muss. Denn kaum ist es an einer Stelle erfolgreich unterdrückt, taucht es in gewandelter Form an anderer Stelle wieder auf. Auch da geht es im Kreis herum. Maria, die reinste der Frauen, wird ebenso schnell zur Wichsvorlage, wenn sie Bild geworden ist, wie gemarterte Heilige zur Angstlustfantasien. Umgekehrt hat jedes Pin-Up-Girl das Zeug zu einer Heiligen. Unser Begehren erniedrigt sie zum Objekt und erhöht sie zugleich zur Göttin. Der fetischisierte Blick distanziert und intimisiert also zugleich seinen Gegenstand. Er will sehen und zugleich nicht wahrnehmen. Mode heißt nichts anderes, als dieses System ökonomisch und moralisch zu dynamisieren. So ist der Mensch in einen erotischen Film gehüllt, der seinen Prätext, seinen Text und seinen Subtext hat, seine offenen und geheimen Botschaften. Und diese können nur Bilder sein, die davon sprechen, wie mit Körpern, Lust und Begehren umzugehen sei, ohne mit der eigenen Innen- und Außenwelt in Konflikt zu geraten. Um die Würde im sexualisierten Diskurs der Macht zu bewahren, musste sich also der Körper als Bild entziehen. Er wurde dabei freilich auch als Besitz festgeschrieben. Also wird eine paradoxe zweite Befreiung notwendig. Auf die Verhüllung zum Zweck einer Abwehr des begehrenden Blickes und der Macht müsste die Sprengung des Panzers folgen, in den sich der Körper doppelt begeben hat. Aber die Voraussetzung dafür wäre die Bannung dieses Blicks des Begehrens auf andere Art. Denn der Schleier kann erst abgelegt werden, wenn es keinen lüsternen Blick darauf mehr gibt. Als bestünde die ganze moralische Dynamik der modernen Gesellschaften darin, die Schuld immer wieder nur vom Blick auf das Bild und dann wieder vom Bild auf den Blick zu verlagern. In der klassischen patriarchalen Gesellschaft gibt es vor allem schamlose Bilder. Sie gilt es zu bekämpfen und darin das eigene Begehren. In der postpatriarchalen Gesellschaft gibt es vor allem schamlose Blicke. Sie gilt es zu bekämpfen und darin das eigene Begehren. In der feministischen Idee muss vor allem die Produktion der Bilder attackiert werden. Die Frau darf nicht das Bild, also Objekt, also das im Augenblick der Wahrnehmung nicht symbiotische werden. Der Postfeminismus versucht, sich aus dieser Falle zu befreien, in der jedes eigene nicht symbiotische Begehren gefangen bleibt, indem er die Autonomie in der erotischen Bildersprache selber einfordert. Madonna oder Annie Sprinkle gewinnen als Autorinnen ihres Bildes neue Freiheit. So entsteht eine freilich prekäre weibliche Mythologie der Sexualität, die durchaus in das hineinreicht, was man bis vor kurzem hätte Pornografie nennen müssen. Aber eigentlich haben wir sowieso nie gewusst, ob die panischen gesellschaftlichen Allianzen gegen das pornografische Bild mehr der Furcht vor männlicher Gewalt über den weiblichen Körper gilt oder einer entfesselten, nicht mehr kontrollierbaren weiblichen Sexualität. Möglicherweise macht dies die Dynamik der Pornografie aus, dass sie nicht das eine oder das andere ist, sondern eine Bühne, auf der sich beides begegnet. Einerseits sind die Welt und ihre Bilder unendlich suggestiv. Jedes Blatt im Wind, jede Welle im Meer ist neben vielem anderen ein erotisches Zeichen. Schnell wird es in einem System der Macht und der Sprache auch zum Pornografischen. Was ist das Pornografische? Es gibt eine einzige richtige, die berühmte Antwort eines amerikanischen Richters. I know it when I see. Das Pornografische ist Ausdruck der Macht, ein Bild aus der Maschinerie des Konsenses zu verbannen. Und es ist zugleich ein metaphorischer Konsens der Aufhebung widersprüchlicher Impulse von Sexualität, Macht und Ästhetik. Schon deshalb hilft nur eine rege Medienproduktion, in der die unlösbaren Widersprüche zwischen dem Verhüllen und der Befreiung, zwischen der barbarischen Sexualität und der bürgerlichen Liebe, zwischen der Lust und der Zivilisation wenigstens als Traum aufgehoben sind. Dort findet nicht nur eine Konstruktion paradiesischer, aber leider synthetischer Ersatzbilderwelten statt, in denen es eine vollkommene Komplizenschaft zwischen Blick und Bild gibt, sondern auch so etwas wie eine Verhandlung über das, was in diesem Spiel akzeptabel ist und was nicht. Die Frage ist zunächst, wer darf was von wem sehen und wie darf er oder sie es? So wäre demnach möglicherweise die Sexualisierung des Blickes unter anderem ein Trick, den Diskurs zu moralisieren, der eigentlich die Wahrnehmungsstruktur des Menschen in der Gesellschaft im Innersten berührt. Wir haben es, so scheint's, in unserer Geschichte noch nie mit einem Zensor zu tun gehabt, der nicht stets Sexualität und Politik zugleich meinte. Der verbotene Blick ist auch einer, der ein ödipales Drama von Blick und Bild zugleich zitiert und attackiert. Wenn der erste pornografische Blick der auf den eigenen Körper ist, dann ist der zweite der auf die Körper der Eltern und der Blick durchs Schlüsselloch des elterlichen Schlafzimmers. Somit die pornografische Urszene, die sich in den mannigfachen Angeboten der sexualisierten Medien umso mehr wiederholen und differenzieren muss, als sie, die möglicherweise Sexualität allererst definiert als ein Geschehen, das auch jenseits der Symbiose stattfindet, sich entmythisiert und dabei virtualisiert, was vielleicht nur trivial, vielleicht nicht einmal existent ist. Ein ehelicher Beischlaf mag 5-6 Minuten dauern, durch die verschlossene Tür dauert er eine Nacht. Und Pornografie, so eine weitere ihrer 2000 möglichen Definitionen, ist der Wunsch danach, dass er wirklich eine Nacht lang mindestens dauert. Die Offenheit des semantischen Systems Sexualität provoziert also nicht nur gesellschaftliche und staatliche Macht, sondern generiert sie auch. Und zwar von seiner Zelle, der Familie aus. Denn Macht in der bürgerlichen Familie offenbart sich neben der Verfügungsgewalt über das mehr oder weniger virtuelle Einkommen in der Generierung des sexuellen Bildes. Mit anderen Worten, die Anwesenheit eines Dritten im Drama der Sexualität, nämlich des Blickenden, ist nicht so sehr der Störfall für ein geschlossenes System, sondern vielmehr konstituierend für die Dynamik der Körper und der Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft. Wären also möglicherweise der Körper und seine Sexualität nicht glücklich und zufrieden, wenn man sie von der leidigen Pflicht der Bildproduktion entbinden würde, auch um den Preis, dass sie dann möglicherweise in wohliger Banalität versinken? Oder wäre es umgekehrt nicht ungemein entspannend, das Bild einfach freizugeben und auf diese Weise Körper und Sexualität zu enthysterisieren? Nichts davon verspricht eine Lösung. Sexualität gehört zu jenen Erfahrungswerten, über die man eigentlich nicht recht sprechen kann. Und vielleicht gerade darum versucht ist, unendlich über sie zu schwätzen. Denn es gibt, anders als bei der Berechnung der ballistischen Kurve eines Projektils oder der Aufnahmefähigkeit des Marktes für die Gummibärchenproduktion, kein Kriterium, das außer ihrer selbst wäre. Wie krank muss uns jemand erscheinen, der versucht, Sexualität zu beschreiben, ohne zugleich sexuell zu sein? So wenig man also über Sexualität reden kann, es sei denn, man rede vor allem über sich selbst und lüge sich damit etwas zurecht, so sehr ist über das Bild der Sexualität zu sprechen. Weder die Liebe noch die Ökonomie als die zentralen Legitimationsmythen der bürgerlich-demokratischen Organisation von Sexualität haben sich als verlässliche Medien gegen das Verschwinden des Sexuellen aus dem Mythos des Lebens nach dem Scheitern der vermeintlichen sexuellen Revolution erwiesen. So musste die Verhandlung über die Bilder an die Stelle einer Sache treten, die ihre Verhandlungsfähigkeit verloren hat. Wesensmerkmal dieser Entwicklung ist die Utopielosigkeit und damit der Verlust einer Ästhetik des Sexuellen. Unentwegt können wir über das Verbotene und Verworfene, das Erlaubte und das Nützliche sprechen, keinen Augenblick aber über das Schöne. Es macht unserer Gesellschaft offensichtlich keine Probleme, wenn in der Zeit, in der nach landläufiger Meinung Kinder vor dem Fernseher sitzen, endlos darüber lamentiert wird, was alles schiefgelaufen ist mit der Liebe und der Sexualität, während das lustvolle Stöhnen bei einem simulierten Beischlaf um Mitternacht allgemeine Empörung oder wenigstens einen Fachkongress und ein paar Gutachten hervorruft. In der klassischen Form der Pornografie gab es einen distinkten Produktions- und einen Konsumptionsbereich. Der Produktionsbereich war in der Regel eine Parodie auf den Produktionsprozess in der Gesellschaft. Das Kapital und die Gewalt schufen ihre eigenen Formen der Ausbeutung und Unterdrückung. Das Porno-Business hatte und hat seine Opfer in Analogie zur industriellen Produktion überhaupt. Der Körper war das Letzte, was der verelendete Mensch zu verkaufen hatte. Und auch wenn er nicht wollte, konnte man ihn dazu zwingen. Das niedere Kleinbürgertum war die Klasse, in der man gerade noch einmal dem Prostitutionsdruck entkommen war, ohne, wie im Proletariat, so etwas wie einen solidarischen Widerstand dagegen zu erfahren. Es musste sich dabei gleichsam hypermoralisieren und schuf ganz nebenbei die praktische Einrichtung der Doppelmoral, die bei näherem Hinsehen vielleicht sogar eine polyvalente Moral ist. Jede neue Medientechnologie versprach zugleich die Teilhaberschaft an den gesellschaftlichen Entwicklungen und die Schaffung neuer geheimer Nischen, in denen die sexuellen Bilder fließen durften, ohne von außen kontrolliert zu werden. Keine Regenmäntel mehr mit Kragen, hinter denen man sich verstecken musste, wenn man ins Pornokino wollte. Keine Verlegenheit am Zeitungskiosk beim Erwerb des Titten- und Arschmagazins. Kein wissender Blick der Postbotin beim Überreichen der neutral verpackten Sendung aus Flensburg. Das Schweinereiprogramm auf CD-ROM ist mit einer Tastenfunktion ausgestattet, die blitzschnell die digitalen Fickbilder verschwinden und eine saubere Tabellenkalkulation auf dem Bildschirm erscheinen lässt. In welches Programm der entfesselte Blick des Kleinbürgers auch sieht, er erblickt nur noch die verzerrten Dämonen seines Begehrens. Das Mega-Angebot der Gesellschaft, von dem die neuere Psychoanalyse spricht, nämlich die Sexualität zum einen aus der Intimität des bürgerlichen Heims zu befreien, zum zweiten aus dem ödipalen Konstrukt der Liebe, verändert wohl langfristig nicht nur die individuelle Wahrnehmung. Während sich nämlich alle Welt auf die Sexualisierung der Medien stürzt, wird der Medialisierung der Sexualität kaum Beachtung geschenkt. Den Moralisierern der Debatte entschwinden in dem Bemühen, weder als Ferkel noch als Fundi gebrandmarkt zu werden, ihr Gegenstand und seine Veränderung. Es geht seit langem viel weniger um die Existenz einer pornografischen Metaphysik der Sexualität, möge sie als Himmel oder als Hölle erscheinen, sondern vielmehr um die Pornografisierung des Alltags. Und dies vielleicht gar nicht so sehr aus einem Impuls der Lust heraus, wie ehedem in der vermeintlichen Sexwelle, sondern aus einem der Verzweiflung. Es sind einfach zu viele andere Formen verschwunden, ich, Körper und Welt in eine sinnvolle Beziehung zu setzen. Die Selbstpornografisierung des Körpers ist ein möglicher Reflex auf das Verschwinden der Arbeit, so wie die Selbstpornografisierung der Talkshow-Biografie eine Reaktion auf das Verschwinden einer bürgerlichen Biografie sein mag. Was nun ästhetisiert wird, ist weder eine Vorlust, die Konstruktion des ästhetischen Ideals, noch jenes Mittendrin, das der echten Pornografie ihre skandalöse Grammatik gibt, sondern ein tristes Hinterdrein. Man quatscht dem mehr oder weniger fehlgeschlagenen, mehr oder weniger bizarren Begehren nach. Vor dem Beischlaf sind die Tiere traurig. Dass Kinder anderen Menschen nicht beim Ficken zuschauen sollen, wohl aber zuhören dürfen, wie sich Menschen öffentlich über Beziehungs- und Sexualprobleme auslassen, zeigt nicht nur eine weitere Hierarchie, nämlich die zwischen Text und Bild, sondern auch, was eigentlich längst schon geschehen ist, dass nämlich die Pornografisierung der Medien zu einer paradoxen und dumpfen Ideologie der antisexuellen Propaganda geführt hat. Eine Strategie, die wir seit langem kennen, die nun aber erst ihre eigentliche Erfüllung findet, ist es, in das sexuelle Bild nicht so sehr den utopischen Charakter oder wenigstens dessen Karneval einzuschreiben, sondern die Denunziation und den Ekel. Denn die Allianz gegen das Bild ist mindestens so widersprüchlich wie unser klammheimlicher Wunsch, es nicht einfach aus unserer Kultur verschwinden zu lassen. Man weiß ja nicht einmal, ob manche der Impulse gegen das Bild der Sexualität, gegen die Art der Abbildung, gegen die Sexualität, gegen die Abbildung des Körpers oder gegen den Körper selber gerichtet sind. Konditioniert in der langen Geschichte eines christlichen Krieges sowohl gegen den Körper als auch gegen die Lust und damit auch gegen das Bild, täten wir gut daran, zugleich misstrauisch gegenüber allen fundamentalistischen Formen moralischer Urteile und gegenüber den Legitimationen im Namen einer Freiheit zu bleiben, für die es kein anderes gesellschaftliches Projekt gibt als die Freiheit des Marktes. Die Debatte über Pornografie bedient ihrerseits beliebig viele und unterschiedliche gesellschaftliche Segmente, darunter natürlich auch das Phantasma der moralischen Mehrheit. Zu dem Film Gefährliche Gespielinnen wurde kritisch vermerkt, die sexuelle Aktion als Selbstzweck bei jeder sich bietenden Gelegenheit dominiere den Film, was uns bei einem Film dieses Genres, nenne man es erotisch oder pornografisch, ungefähr so zu überraschen vermag, wie der Umstand, dass es bei einem Fußballspiel darum geht, einer Lederkugel nachzulaufen. Was aber spukt in der Vorstellung einer Sexualität, die nicht Selbstzweck sein darf? Weiter reicht der Vorwurf, man überschreite die Grenze zwischen Erotik und Pornografie, wenn der Mensch, vor allem die Frau, zum sexuellen Konsum- und Genussobjekt erniedrigt würde. Oder wie der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten meint, wenn, wie in diesem Film, Menschen zu sexuellen Objekten degradiert werden und Geschlechtsakte in allen Details gezeigt werden, dann ist das auch schon Pornografie. Hier wird die Menschenwürde berührt und wir dürfen das Menschenbild des Grundgesetzes auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Spätestens hier müssen wir Einspruch erheben. Im Zentrum einer Gesellschaft, die es offenkundig für mit der Menschenwürde vereinbar hält, vor Gewalt und Hunger flüchtende Menschen an ihren Grenzen abzuweisen, gerade noch durch Dekorationsmaterial verborgene Geschlechtsteile als Angriff auf das Menschenbild des Grundgesetzes auszugeben, offenbart einen politischen Kern der Debatte um die sauberen Orte in der deutschen Medienlandschaft, dessen Metaphorik wahrhaft furchtbar werden kann. Weder das Bild noch seine Ablehnung, sondern die Art der Debatte restauriert ein furchtbares Menschenbild hinter der Vorstellung vom Schutz, dessen der Mensch bedürfe. Es geht doch darum, bestimmte Instinkte anzusprechen, spricht der Herr Vorsitzende, um zu einer Tirade gegen den Sender anzusetzen, der mit Sex Geld verdienen wolle. Als würde irgendjemand irgendein Bild in die Kanäle einspeisen, um etwa kein Geld damit zu verdienen. Und schließlich gibt es, wie offensichtlich seit Jahrhunderten, auch bei ihm die Furcht vor einer Flut, die nicht mehr aufzuhalten sein wird. Erst die Sexhefte unter dem Ladentisch, dann Videos, dann einzelne Filme im Fernsehen und am Ende ein Kanal dafür. Jedes Mal wird die Wirkung verstärkt. Es ist immer dasselbe Bild der Flut, gegen die es Dämme zu errichten gilt. Und schon erfahren wir, dass dringend etwas gegen die ausländischen Kanäle getan werden müsse, die Schweinkram in deutsche Lande senden. Pornografie ist etwas, das sich tatsächlich nur definieren lässt, indem man es sieht, das also vollkommen persönlich, dynamisch und instabil ist. Gleichwohl muss man ihr mit quantitativen Gesetzen begegnen. Diagnose und Therapie führen sich da strukturell gegenseitig ad absurdum. In der Negation begegnen sich somit die Grundlagen der Gesellschaft erneut, nämlich die Impulse der Intuition, das Schöne wie die Scham betreffend, und die Impulse der Normierung. Auf eine solche Situation pflegen wir mit der Produktion von Mythen zu reagieren. Die Voraussetzung dafür ist indes eine Konstruktion von Jugend, die gerade diese verbotenen Bilder sehen wolle. Der Jugendschutz konstruiert erst, was er schützen will. Was sich als pädagogische Fürsorge tarnt, ist also immer auch die ins Mediale verschobene Übersetzung eines mythischen Schauspiels in die Konstruktion der Sexualität in der bürgerlichen Gesellschaft. Du sollst nicht sehen können, was im Schlafzimmer stattfindet, aber du sollst in deiner Person an deiner Neugier wachsen. Schließen wir das Schlafzimmer ab, damit du nicht siehst, was du nicht sehen sollst? Oder schließen wir es ab, so oder so, damit du denkst, es müsste Allergrößtes hinter dieser verschlossenen Tür sich ereignen? Gegenüber dem Geheimnis des Verbotes muss die eigene Sexualität immer eine Enttäuschung werden. Sie kann nur zum Selbsthass oder in den Mythos der Liebe führen. Pornografie wird der Jugend versprochen als medialisiertes Schlüsselloch zum Schlafzimmer und zugleich verboten, ganz so, als müsste das eigentliche Geheimnis der Gesellschaft dahinter verborgen bleiben. Dass der kurze Rausch der Liebe nicht einmal lange genug über die Netzhaut und die Nerven triumphiert, um in den politisch-ökonomischen Strukturen ein paar Spuren zu hinterlassen. Und die Liebe? Was soll sie ausrichten, wenn sie zum mythischen Vermittler zwischen politischer Ökonomie, ungestört ödipaler Ich-Bildung und Sexualität geworden ist? So wird sie scheinbar durch die Abwehr des sexuellen Bildes geschützt und umso sicherer zerstört. Ein Film ist nicht deswegen schlecht, weil er die Grenze zwischen dem, was als erotisch und pornografisch gilt, überschreitet, sondern er ist gut oder schlecht wie ein Western, ein Melodram, ein Kriegsfilm, ein Gangsterfilm, wegen dem, was er sagt. Was er über Körper, über Geschlechter, über Macht, über Gewalt und über Sehnsucht und Begehren sagt. Lass uns nicht von Sex reden. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Sich vereinigen. Kann ich mehr als berühren und fühlen? Ich will kein Versprechen geben. Beim Frühstück würde ich es brechen, ohne zu wollen. Wie möchtest du dein Ei? Auf oder unterm Tisch? Lass uns nicht von Sex reden. Dein Blut auf dem Laken macht nichts, ist fest und fremd. Aber wie war das, als deine Brüste größer wurden? Und wie ist das jetzt, schwanger? Lass uns nicht von Sex reden. Eugen hat mich vergewaltigt. Obwohl ich ihm mehrmals gesagt habe, dass ich nicht mit ihm schlafen will, hat er mich gefickt. Hinterher fragte er, ob ich das als Vergewaltigung ansehe und dass es doch in Ordnung sei, mir trotz eines Neins Lust zu machen. Es ist eine Vergewaltigung, Eugen. Es ist in keinster Weise okay, einer Frau Lust machen zu wollen und erst recht nicht, wenn die Frau Nein gesagt hat. So war es in einer autonomen Postille zu lesen. Was war da vorgefallen? Das zugehörige Gerücht beschreibt einen Ablauf, der inner- und außerhalb der Szene bekanntlich schon abertausendmal vorgefallen ist. Diesem Gerücht zufolge haben ein Mann und eine Frau sich getrennt und sind noch nicht ganz darüber hinweg, dass sie sich jetzt versagen, was sie einander längere Zeit gewährten. Sexualität. Man versucht, Freundschaft zu stiften, wo früher Liebe war, und wie die Zufälle in Zusammenhängen ebenso spielen, führen etwas Alkohol auf einer Fete und etwas Einsamkeit, Sehnsucht und viel Erinnern zum Bruch des Vorsatzes. Man tauscht Zärtlichkeiten aus und irgendwann gehen sie zu ihm, ihr oder... Hier kommt es zu dem, wovon beide wissen, dass sie danach mit Katzenjammer aufwachen werden. Weil sie besser weiß, dass sie es bereuen wird, appelliert sie an ihn, nicht mit ihr zu schlafen. Er lässt nicht von ihr ab. Sie schläft mit ihm, er mit ihr. Am nächsten Tag wird Niedergeschlagenheit zur Wut gegen sich, weil sie eben doch mitgemacht hat und mehr noch gegen ihn, der es doch hätte ernst nehmen müssen, dass sie zunächst nicht wollte. An diesen Vorfall anknüpfend geht eine Frauen-Lesben-Gruppe in einem mehrseitigen Papier aufs Ganze. Das Grundprinzip einer Vergewaltigung, nämlich den Willen in Bezug auf Sexualität und körperliche und geistige Integrität zu übergehen, findet auch oder gerade in heterosexuellen Beziehungen statt und muss nicht unbedingt dem herkömmlichen Bild von Vergewaltigung entsprechen. Die Forderung nach einer eindeutigen Definition einer Vergewaltigung setzt sich über die Wahrnehmung der betroffenen Frau hinweg. Die Konstruktion juristischer Tatbestände führe zu einer Verschleierung der alltäglichen Gewalt von Männern gegen Frauenlesben. Die Frau muss sich rechtfertigen und die herrschende patriarchale Definition von Vergewaltigung akzeptieren und nachweisen, dass der Mann wirklich ihren Willen gebrochen hat. Den durch nichts bestimmbaren Willen ersetzt man durch eine dogmatische Setzung: Wie du es erlebt hast, so sei es. Der zaghafte Versuch, objektive Kriterien zu fassen und es nicht beim ausschließlich subjektiven bewenden zu lassen, zielt in die richtige Richtung, musste aber scheitern, denn die Argumentation läuft juristisch und damit falsch. Eine juristische Kategorie wird das, was subjektiv erlitten wurde, niemals fassen können. Juristisch im Sinne von Standrecht und Sippenhaft geriert sich aber auch der antisexistische Mainstream. Er setzt das subjektiv Erlebte als Strafe nach sich ziehenden Bruch des Willens und kürt die Trägerin dieses Willens per gewährter Definitionsmacht zur Richterin oder besser zum Racheengel und bereitet so eine antisexistische Strafprozessordnung vor. Das hierin hypostasierte Selbst kann jedoch unmöglich einen Begriff von Realität vermitteln und will es auch nicht. Unentwirrbar werden Tatsache und individuelle Verarbeitung. Statt kritischer Bemühung oder emanzipatorischer Absicht wirkt hier ein selbstherrliches Subjekt, dessen Integrität und Unbestechlichkeit jeder Verunsicherung durch die Außenwelt widersteht. Dabei ist nichts so unsicher wie die individuelle Unterscheidung zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und dem Anderen. Die Pathologie lehrt uns eine große Anzahl von Zuständen kennen, in denen die Abgrenzung des Ichs gegen die Außenwelt unsicher wird oder die Grenzen wirklich unsicher gezogen werden. Fälle, in denen uns Teile des eigenen Körpers, ja Stücke des eigenen Seelenlebens, Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle wie fremd und dem Ich nicht zugehörig erscheinen. Andere, in denen man der Außenwelt zuschiebt, was offenbar im Ich entstanden ist und von ihm anerkannt werden sollte. Also ist auch das Ich-Gefühl Störungen unterworfen. Und die Ich-Grenzen sind nicht beständig. Dies schreibt Sigmund Freud. Damit ist genau der seelische Vorgang beschrieben, der aus einer Verführung, die ja an irgendeinem Mindestinteresse beim anderen ansetzen muss, eine Vergewaltigung neuen Typs werden lässt. Der Außenwelt, dem anderen, wird zugeschoben, was offenbar im Ich entstanden ist. Die Lust nämlich. Verbannt im Giftschrank der Seele wuchert die Lust. Sie tritt per se aggressiv, grenzüberschreitend, ungesittet auf. Wie sollte sie anders sein, wo doch schon das Krähen des Kindes nach wollüstiger Aufmerksamkeit keineswegs unaggressiv ist oder das Versunkene an den eigenen Zehen lutschen eben kein besonnenes oder soziales Verhalten vorstellt. Die ganze Triebgeschichte eines jeden, Männlein wie Weiblein, ist von Kindesbeinen an eine Geschichte frustrierter Allmachtfantasien, schreckerregender Vorstellungen, Versagungen und Entsagungen, aber auch einer Lust, die sich ständig gegen die ihr mit einigem Recht übrigens auferlegten Verhaltensformen wehrt. Das Spiel schließlich wird zur Form lustvollen Agierens, ohne zumindest unter aufgeklärteren Verhältnissen, als sie momentan in der sogenannten Szene herrschen, sofort Strafe fürchten zu müssen. Erwartet jemand ernsthaft, dass das Verbotene und vordergründig Gezähmte dieses Spiel nicht mitbestimmt? Die Freuden der Passivität wie der Furor der Überwältigung? Nur Lügner oder große Zuchtmeister ihrer Libido können von sich behaupten, im Liebesspiel nicht schon Figuren der Überwältigung mit der begehrten Person gespielt zu haben. Oder so etwas könne keinen Spaß machen. Besser an seine kindlichen und jugendlichen Doktorspiele und an manche mit Schuldgefühl belastete Erfahrung des Erwachsenenlebens sollte sich derjenige erinnern, der von sich behauptet, er habe in Fantasie und im Liebesspiel nicht manches Mal die große Überrumpelung, das Genommenwerden vom wilden Mann, der durchaus von einer Frau gespielt werden kann, nicht schon lustvoll durchlebt. Keinen nachvollziehbaren Grund gibt es auch dafür, warum Schwulen oder Lesben diese Grauzone des Spiels mit masochistischem Es mit sich geschehen lassen und sadistischer Gewalt fremd oder dieses eine exklusive Domäne der Männlichkeit sein solle. Gerade dieser Stereotyp von der besonderen und naturgegebenen Moralität der Frau, so wie also seit den 70er Jahren Ökopax feministisch schwadroniert wurde und wird, erscheint wie eine politisch korrekte Variante des Gebärmaschinenfeminismus der katholischen Kirche, wenngleich diese per Definitionem die homoerotische Variante des genannten Stereotyps »Nur Frauenliebe ist wahre Liebe« zugunsten der Mutterliebe verwerfen dürfte. Hier wie dort wird ein passives Frauenbild kultiviert, das die Lust, das Gemeine, den Schmutz nur als von außen kommende Anfeindung des reinen, sanften, engelsgleichen Wesens kennt. Die genannten Figuren im Liebesspiel mit Vergewaltigung umstandslos zu identifizieren, geschieht absichtsvoll. Denn bekanntlich stößt Vergewaltigung, also der bewusste Bruch fremden Willens unter Ausübung von Gewalt oder ihrer Androhung zum Zweck der Benutzung eines Körpers zur Befriedigung der eigenen Lust, in linken Kreisen nirgends auf Zustimmung. Dem Täter wird seine Handlung bei Anzeige vor den Strafbehörden oder Information des Umfelds Bestrafung und Ausschluss einbringen. Weil das »Hab dich nicht so, ich dachte, du bist emanzipiert« der späten 60er längst nur noch in der Kinoretrospektive gesagt wird, meint die Vergewaltigungsdebatte in der linken Szene längst etwas anderes. Das ganze redundante Pochen auf die Definitionsmacht soll die Grenze zwischen »dem herkömmlichen Bild von Vergewaltigung«, wie eine Frauenlesbengruppe sich unfreiwillig ehrlich ausdrückt, und ganz anderen Formen der »Grenzüberschreitung«, von der Anmache bis zum, wie es auf Amtsdeutsch heißt, geduldeten Geschlechtsverkehr, gezielt verwischen helfen. Die genannten Formen des sexuell motivierten Übergriffs aber schillern mehr, als es denen lieb sein kann, die sie anklagend ins Feld führen. Die alltägliche aggressive Anmache als ausgesprochen penetrante Form eines Verführungsversuchs, der auf das Einverständnis des begehrten Objekts schon nicht mehr abzielt, ist völlig intolerabel und tatsächlich ein Gewaltakt, der die Bewegungsfreiheit von Frauen in der Öffentlichkeit, gelinde gesagt, einschränkt, hat aber deswegen mit Verführung nichts zu tun, was selbstverständlich für die Duldung unter Drohung nicht minder gilt. Die Abscheu vor der Anmache meint jedoch mehr als die nur allzu begründete Angst vor gewalttätigen Übergriffen. In ihr schwingt häufig die Selbststilisierung zum Opfer von Angriffen aus der feindseligen, penetrierenden Außenwelt mit, wodurch unfreiwillig die klassische Geschlechterrolle der Frau reproduziert wird, wo Männer- und Frauenzusammenhänge sich auf die Brandmarkung jeder Anmache einigen, spricht aus ihnen geschlechtsunabhängig die Angst vor eben der zur Sexualität gehörenden Grenzüberschreitung, die man sich selber aktiv nicht zutraut und passiv nicht erleben will. Rigider Selbstschutz, der die Zurückweisung eigener Annäherungsbemühungen genauso fürchtet wie fremdes Begehren. Was aber führt eine ganze Szene seit über 20 Jahren dazu, niemals strafbewehrte Übergriffe, Verführungen also, zu sanktionieren, Pamphlete zu verfassen, in der Anklageschrift Verurteilung und Vollstreckungsanweisung aufs Mal enthalten sind, selbst dann, wenn sie wirklich als die Unbestechlichen unter sich wüteten, bis sie sich in einen Haufen apathischer Subjekte verwandelt hätten, die sich unter Sexualität nur noch Angst oder Abscheuerregendes vorstellen können, selbst dann, wenn sie zu einer Klosterbrüder- und Schwesternschaft mutiert sind, die ihre durch Verzicht und Verfolgung teuer erkaufte Unfehlbarkeit in einer lauwarmen, aber ewig währenden Gemeinschaft zu etablieren wissen, selbst dann werden sie das Unreine, das Verlangen, die Begierde und die Aggression nicht ausrotten können. Das heimlich Begehrte und Ersehnte, aber autoritär Verdrängte, führt seine wüsten Feiztänze in den Anklageschriften und Verurteilungen auf, die stets von dem Vorsatz geleitet sind, so stillgelegt wie man selber, möge die Welt außen herum sein. wenn zum Beispiel Verführung als Lustmachen apostrophiert wird, das in keinster Weise okay sei, wie im besagten Outing geschehen, dann muss, wenn eine ganze Gruppe das mitträgt, notwendig und regelmäßig die Sau durchs Dorf getrieben werden. So maßlos wie der unterdrückte Trieb ist, so maßlos wird der verdrängende Verfolger. Als wiederholten sich die eingeübten Verhaltensweisen des ganz normalen öffentlichen Umgangs mit Sexualität und Gewalt, wird auf der Grenzlinie von Kitsch und Obszönität formuliert, wobei das Unbewusste das offizielle Bilderverbot über dem Sexuellen unterläuft. Wenn zum Beispiel zustimmend eine Barbara Kavemann zitiert wird, zentral für das Erleben von Gewalt ist das persönliche Empfinden von einer Grenzüberschreitung, von einer Enteignung des Körpers und der Seele, von einer Beschneidung der Persönlichkeit, bis nur noch ein Rumpf übrig ist, dann verrät die Bildersprache die mit keineswegs zufälligen Analogien zu Zwangsprostitution, Verstümmelung der Genitalien und Zerstückelung des Körpers arbeitet, viel über die Seelenverwandtschaft zum klassischen Inquisitor oder Zensor. Eine verwandte Sprache kennt man aus den periodisch auftretenden Missbrauchs- und Vergewaltigungsserien der Regenbogenpresse. Die autonomen Postille Interim ebenso wie das Blättchen Schlüsselloch bieten ein lustvoll ausgemaltes Szenario einer durch brutale Aggression zerstörten Schuldlosigkeit, Reinheit und ergötzen sich am Ausgeliefertsein der vergewaltigten Frau oder des Mädchens. In diesem obsessiven Vergnügen scheint der Wille zur Tat auf, der sich umstandslos in furchtbares Strafbedürfnis verwandelt. Die eigentlich inhaltslose, rein kulturalistische Abgrenzung von hier Szene, da Mehrheitsgesellschaft zieht Nahrung aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen marktschreierischer Ausstellung attraktiver Körper in den Massenmedien und dem bereits in den offiziellen Witz eingegangenen Hang der sogenannten Alternativen zu Verhüllung und Verhässlichung. Dieser ist aber dem gesellschaftlichen Trend zu Enthüllung und gleichwohl asexuellem Fit-for-Fun-Kult verwandter als es scheint. Die Mehrheitsgesellschaft verordnet sich schweißtreibendsten Hedonismus. In seinem Zeichen gleichen sich die Geschlechter in der vom Kulturbetrieb veranstalteten Transformation des Körpers zur Ware an. Dem Druck, sich dem Ideal annähern zu müssen, kann längst auch kein Mann mehr entgehen. Das zweifelhafte Privileg, sich gehen zu lassen, brandmarkt die Loser, die sich vielleicht schon deshalb, am deutlichsten in den USA, gleich selber sichtbar entwerten. Sie werden fett. Dem Druck, Leistungsfähigkeit zu zeigen, also auch in Sachen sexueller Attraktivität dauernd im Kurs stehen zu müssen, korrespondiert nicht nur die dauernd abfallende wirkliche Lustkurve. In den 60er und 70er Jahren, als die feministische Bewegung mit einigem Recht auf die einseitig auf den weiblichen Körper abzielende Vermarktung zum reinen Objekt hinwies, beinhaltete die gleiche Vermarktung noch einen Rest von Utopie. Sie transportierte die, wenn auch verdinglichte, Huldigung der Schönheit, weckte mehr als die unmittelbare Begierde das quälende Bewusstsein von der Unerfüllbarkeit der eigenen Sexualität. Damals noch im Widerstreit mit der Moral bürgerlicher Askese stehend und in der sogenannten sexuellen Revolution einen scheinbar fortschrittlichen Ausbruch verheißend, stand die Präsentation des nackten weiblichen Körpers jedenfalls noch im Zwiespalt von Lusterweckung und Anpassungsdruck. Die Ausnahme wurde zur Regel. Die Dauerkonkurrenz im Schönheitswettbewerb beider Geschlechter hat die Schönheit als Versprechung fast völlig entwertet und mit ihr die Lust. Nachdem alle Tabus gebrochen sind und man sich im Fernsehen gepflegt über sogenannte Perversionen unterhalten kann, kämpfen die einen Hausbacken um den Erhalt der ehelichen Sexualität, von deren durchaus gesundheitsfördernder Funktion man sich einiges verspricht. Andere überbieten Beate Uses Konzept: Appetit kann man sich woanders holen, gegessen wird zu Hause. Durch die noch hausbackenere Praxis bei entsprechenden Vereinen, sich ein anderes Ehepaar ähnlichen Alters und gesellschaftlicher Stellung zwecks Partnertausch und Gruppensex vermitteln zu lassen. Solches Tun bestätigt, dass die anderen genauso langweilig sind wie man selber und fällt damit hinter die Versprechungen noch des ödesten Pornofilms zurück. Andere dagegen haben sich den Kick jenseits von Eheleben und Swingerclub gesichert und vervollkommnen die Bemühung um die allseitige Sexualisiertheit durch den konsequenten Verzicht aufs immer wieder enttäuschende Objekt. Sie betreiben zumeist schmerzverursachende Autoerotik in ihren vielfältigen Betriebsformen. Eine solche Abschottung gegen frustrierende Außenerfahrung, gar mit den Qualen der Liebe, der Grenzauflösung, treibt auch die autonomen Sittlichkeitsapostel um. In der Askese des Fitnessstudios, wie in der der geschwätzigen Moralität, erfährt sich das Selbst als Unversehrtes und Unversehrbares. Letzterer Variante von Askese kommen nur zwei Dinge in die Quere. Eines von außen, das sogenannte Patriarchat, und eines von innen, die Verliebtheit. Die Angleichung der Geschlechter in der Ungeschlechtlichkeit des keinen physischen oder sozialen Ballast mehr duldenden Konkurrenzkampfes hat der traditionellen Familie und ihren Rollenzuweisungen den Garaus gemacht. Die Erkämpfung der Gleichheit aber hat den Verzicht auf das Besondere, die bedrohliche Eigenmächtigkeit des Geschlechtstriebs gefordert. Der Feminismus der Szene ist nicht mehr wie zu Simone de Beauvoirs Zeiten Avantgarde einer gesellschaftlichen Bewegung zur Überwindung der repressiven Ungleichbehandlung von Mädchen und Frauen. Vielmehr scheint er eine Veranstaltung zur Niederhaltung der Ansprüche, die der verdrängte Sexus periodisch und nahezu übermächtig dem souverän sich wähnenden Subjekt auferlegt. Vieles von dem, was de Beauvoir in ihrem Standardwerk »Das andere Geschlecht« in den späten 40er Jahren beschrieb und kritisierte, ist in den Metropolen fast restlos verschwunden und derzeit nur bei manchen migrantischen, insbesondere islamischen Communities anzutreffen. Die Bindung der Mädchen und Frauen ans Haus, das Verbot, sexuelle Erfahrungen auch vor der Ehe zu machen, die Reduzierung auf die Gebärerin. Vieles von dem, was Beauvoir forderte, ist erfüllt, ohne dass Erfüllung sich einstellen wollte. Gleichberechtigte Bildungschancen, der allgemeine Zutritt in die männliche Domäne des Berufslebens bis hinauf zu Führungspositionen, das Verschwinden des Eheknasts traditionellen Zuschnitts. Tatsächlich sind die Geschlechter bis auf den genitalen Unterschied immer gleicher geworden. Und trotzdem bleibt die gesellschaftliche Gewalt, die immer auch die Vergewaltigung mit einschließt, bestehen. Was sich da gegen Frauen wendet, ist nicht Ausdruck eines den Kapitalismus begründenden besonderen Ausbeutungsverhältnisses, sondern ein Ausdruck des gesellschaftlichen Unglücks der warentauschenden Gesellschaft, die Individuation verlangt, ohne Individualität zu ermöglichen. Wenn Linke den kritischen Anspruch formulieren, bestimmte private Gemeinheiten, die Männer Frauen antun, oder bestimmte, zumeist bei Männern auftretende, unangenehme Verhaltensweisen nicht einfach hinnehmen zu wollen, dann ist das mit der Leier vom ewigen, bestenfalls sozialisationsbedingt unterschiedlichen Geschlechtscharakter der Männer hier und der Frauen dort nicht zu haben. Mehr als die Setzung bestimmter Standards untereinander, die im Wesentlichen verhindern helfen sollen, dass nicht jedes Verhalten als Privatangelegenheit hingenommen wird und die im Beziehungskrieg Geschädigten frühzeitig Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren, ist nicht möglich. Die Voraussetzung für Festlegung solcher Standards ist die für alle verbindliche theoretische Arbeit, die nicht auf die Schaffung guter Menschen, sondern auf die Abschaffung der auch im Einzelnen wirksamen falschen Verhältnisse zielt. Die linke Mehrheit begnügt sich damit, die Restbestände der immer schon problematischen Patriarchatsdiskussion mit gerade einmal 3 Schlagworten zu verwalten: gegen sexuelle Gewalt, gegen patriarchale Unterdrückung und Die Definitionsmacht über Vergewaltigung liegt bei der Frau. Als wollte man sich der ohnehin nur noch kulturalistisch definierbaren Szenezugehörigkeit durch rigiden Ausschluss von Fehlverhalten und Tätern versichern, konzentriert sie sich leidenschaftlich nur auf das eine: Vergewaltigung. Statt nun aber dieses Thema nüchtern vor dem Hintergrund der befremdlichen Zumutungen des Eros zu behandeln, vollzieht die Szene mit ihrem autoritären Dauerbrenner Vergewaltigung, wenn auch in völlig verrückter Weise, die vollzogene Gleichberechtigung der Geschlechter im Zeichen der Desexualisierung aller Körper nach. Schon in mancher Vorgängerdiskussion, etwa der Pornografie-Debatte, wurden die Grenzen vernünftiger Kritik überschritten, traten Relikte prüden Eiferertums zutage. Nicht die Vermarktung der Lust und der Körper etwa wurde in aufhebender Weise kritisiert, sondern der Rückzug in eine ältere Vergesellschaftungsstufe vollzogen, die der ihr Verfallsdatum lange überschritten habenden engen bürgerlichen Moral der innerweltlichen Askese. Längst hat sich der selbstbezüglich desexualisierte Konsens der Mehrheitsgesellschaft eingeschlichen, der das dem selbst fremde Objekt nicht mehr leidet und sich in Selbstbestimmung gefällt, wie es die Linke seit Jahren vorgesagt hat. Mein Körper gehört mir. Einst wichtiges Schlagwort der Anti-Paragraph 218-Kampagne und als Schlagwort gegen Benutzungsrechte in Ehe oder Beziehung einsichtig, meint längst weit mehr. Im individualistischen Pochen auf die körperliche Integrität steckt eine ganz andere Losung. Ich gehöre mir. Oder vielleicht klassisch, aber noch überzeugender: Der Einzige und sein Eigentum. Wie es der kleinbürgerliche Anarchist Max Stirner im 19. Jahrhundert propagierte. Normalerweise ist uns nichts gesicherter als das Gefühl unseres Selbst, unseres eigenen Ichs. Dieses Ich erscheint uns selbstständig, einheitlich, gegen alles andere gut abgesetzt. Laut Sigmund Freud eine Selbsttäuschung, denn dass dieser Anschein ein Trug ist, dass das Ich sich vielmehr nach innen ohne scharfe Grenze in ein unbewusst seelisches Wesen fortsetzt, das wir als Es bezeichnen, dem es gleichsam als Fassade dient. Nur in einem Zustand, einem außergewöhnlichen zwar, den man aber nicht als krankhaft verurteilen kann, wird es anders. Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen. Allen Zeugnissen der Sinne entgegen behauptet der Verliebte, dass Ich und Du eines seien und ist bereit, sich, als ob es so wäre, zu benehmen. Weil einem der eigene Körper, die eigene Persönlichkeit eben nicht mehr ganz gehören soll, wenn Liebe in ihrer materiellen Gestalt, nämlich der entfalteten Sexualität, zum Höhepunkt kommt, weil im Gegenteil die Unmöglichkeit der völligen Vereinigung über kurze Augenblicke hinaus als schmerzlich empfunden wird, weil also in der ausgelebten Sexualität der Mensch sich ausliefert und eben kein höheres Ziel kennt, ist das Gerede von der Autonomie und der unbedingten Selbstbestimmung bedenklich. Sich auszuliefern um der Lust willen, die man am anderen hat und darum an sich selbst hat, berührt alle Grenzen, die Realitätsprinzip und Zivilisation als Selbstschutz aufgerichtet haben. In der Liebe erscheint der Ich-Panzer eine kurze Weile lang wie geborsten und die Liebenden wenden sich aus dem Sicherheitstrakt des Ich entlassen. Sich auszuliefern aus freien Stücken, dem Realitätsprinzip eine kurze Weile den Laufpass zu geben, im bewusst erlebten ozeanischen Gefühl aufzugehen, ohne die Errungenschaften von Zivilisation aufzugeben, deren höchstes das Zwangsgehäuse des Ich eben ist, das ist Erfüllung und könnte Vorschein sein. Was Sigmund Freud redlich, aber mit Sorge beschreibt, denn unheimlich bleibt ihm alles, was jenseits seines normalerweise liegt, ist den Antisexisten schon kein Nachdenken mehr wert. Dem schrankenlosen Ich, das seine Schwäche einpanzert, setzen sie die Gewalt gegenüber. Solchermaßen für jedes persönliche Scheitern, Leiden Unglücklichsein eine ominöse Penetration des in sich ruhenden Selbst durch die in ein abstraktes Schlagwort verwandelte Außenwelt verantwortlich machend. Der von Freud als Normalzustand angesehene, relativ ich-starke, zur Objektbeziehung befähigte Mensch ist am Verschwinden. Die Pathologien hören auf, als Ausnahmeerscheinung an einer gesellschaftlichen Normalität messbar zu sein. Damit scheint es so zu sein, dass die Höhe der Verliebtheit zugleich die Absturzstelle in die Pathologie sein muss, samt der dazugehörigen Höllenangst davor. Diese Angst vor der Grenzüberschreitung, die man nicht wagt, produziert die Halluzination der Fernisse, die aus der verdrängten Lust sich nähren, und endet schließlich bei der wirklichen Begegnung mit dem anderen Körper, dem Objekt der Begierde, katastrophisch. Dem zu entgehen, kann nur über das typisch sozialdemokratische Projekt der Sexualhygiene gelingen. Die Antwort auf das nicht gewagte Risiko ist die Desexualisierung der Sexualität, die Binnenmoral des Reihenhausbewohners und damit die des Todesstrafenforderers. Das, was man im szeneeigenen Sexualitätsdiskurs aufgegeben hat, die Verführung, die Beunruhigung, bleibt als Gefahrenmoment zurück. Der entsinnlichte Mensch bezieht sich positiv auf die Gemeinschaft derer, die ihm gleich sind, und die er wegen der wechselseitig auferlegten Versagung so verabscheut wie sich selber. Er formt Erotik in desexualisierte Nähe um und wird mit dem selbstproduzierten namenlosen Unglück auf Tätersuche gehen müssen. Zur Gewalt, zum unglaublichen Wagnis, wird jede rückversicherungsfreie Bewegung auf einen anderen zu. Als persönliche Katastrophe wird nicht nur der Sprung ohne Sicherheitsnetz erfahren, den kaum einer mehr wagt, sondern schon die bloße Ahnung, der abgedichtete Panzer könnte von außen Schaden nehmen. Die Angst vor dem Leiden potenziert sich in der Angst vor dem Leiden in der Liebe. Die Lust weiß, dass sie wagen muss, will sie zum Höhepunkt kommen, das schwache Ich aber baut der Katastrophe vor. Die immer unerotischere Formalisierung des Umgangs der Geschlechter miteinander, das beständige Sich-Wappnen, erschwert nicht unbedingt das, was man als eine Beziehung zu verharmlosen gelernt hat. Es untergräbt aber nachdrücklich das triebhafte Erlebnis und sinnt unfreiwillig auf die Liquidierung der Lust zugunsten von Beziehungen, die mit den schon anrüchigen Vokabeln Zuneigung und Nähe lauwarm belegt sind. Sie werden der angeblichen Sexualisierung von Bedürfnissen entgegengesetzt. Die Bedürfnisse sind aber nicht sexualisiert, sondern durchaus sexueller Natur. Ein Rundbrief autonomer Männergruppen bringt es genauso komisch wie bedrohlich auf den Punkt. Ich denke, es ist nötig, mehr zu reflektieren, was Sexualität und sexuelle Fantasien für uns bedeuten. Dafür würde ich anregen, es einmal zu probieren, für längere Zeit keine Sexualität auszuleben. Erstmal vielleicht nur nicht mit anderen, aber ich meine auch mit euch selbst. Und zu beobachten, was das mit euch macht. Und wenn das nicht vorstellbar ist für euch, dann finde ich es wichtig zu erkennen, dass ihr in einem Suchtmuster gefangen seid. Und da wünsche ich mir dann einen bewussten Umgang mit. Wenn ihr in einer Beziehung lebt, warum das so schwierig ist mit der Vorstellung, diese ohne Sexualität weiterzuführen. Und wie ist das mit euren sexuellen Fantasien, mit denen es euch auch nicht gut geht, die andere als Sexualobjekte erscheinen lassen? Seid ihr bereit, auch diese vollständig aufzugeben? Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben. den Teufel mit dem Belzebub vertreiben. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Über Frauen kann man schlecht im Deutschen fluchen. Man sollte es nicht versuchen. Die im metaphorischen Sinne gesprochen schwersten Verletzungen, die einem Menschen zugefügt werden, sind die im Beziehungskrieg erlittenen. Unglückliche Liebe, restlos enttäuschende Sexualität, missbrauchtes Vertrauen und andere Misshelligkeiten lassen die so selbstbewusste Persönlichkeit zu einem Bündel Elend schrumpfen. Plötzlich findet sich das gekränkte Ich auf sich selbst zurückverwiesen, seine vorgebliche Souveränität tritt ihm als Einsamkeit entgegen, in der es mit seiner persönlichen Kränkung zurechtkommen muss. Auf sich allein gestellt, möchte es das, was es durchleidet, benennen, während seine Objektivierungskünste am Gegenstand den flüchtigen und vieldeutigen Gefühlen versagen. Und doch muss es das, was ihm zu entgleiten droht, objektivieren, wenn aus dem fragmentarisch Erlebten eine in der Kontinuität des Bewusstseins stehende Erfahrung werden soll. Zu benennen, was er unmittelbar durchleidet, vermag in der Tat nur der Betroffene. Allein in seinen Worten und seinen Bildern vermag das Erlittene zur Erfahrung zusammenzutreten. Die Forderung, der im Beziehungskrieg Verletzte und nur er habe über seine Verletzung selber zu befinden, entspringt also nicht der professionellen Kälte des distanzierten Beobachters, der dem menschlichen Sein notwendige, gar natürlich zugehörende Schattenseiten zuspricht, wie eben die Geburt eines Kindes mit Schmerzen verbunden sei, sondern dem Widerstand gegen eine Vergesellschaftung, in der alles Besondere nur von Belang ist, wenn es den allgemeinen Formbestimmungen des Agierens und Denkens subsumiert wird. Es zeichnet die unheilvolle Totalität der kapitalistischen Vergesellschaftung aus, dass sie den im Beziehungskrieg Verletzten noch nicht einmal die Spielraum und Distanz ermöglichende Einsamkeit vergönnt, ihnen nicht einmal den Respekt erweist, die Bestimmung ihres Unglücks ihnen selbst zu überlassen, sondern sie in Form einer ganzen Phalanx an Sozialfürsorgern, Therapeuten, Lebenskrisenberatern und Beziehungsklempnern mit der terroristischen Forderung konfrontiert, doch klar und deutlich mit der Sprache herauszurücken und somit von ihnen verlangt, ihr individuelles Leid über den Leisten des allgemeinen Begriffs zu schlagen, damit das allgemeine Getriebe nicht durch die Unberechenbarkeiten des Trieblebens gestört werde. Die objektive Subsumptionsleistung, die die Institutionen der Aufmöbelung von Arbeitskraft durch Gesprächsfreude vollbringen, liefe freilich ins Leere, korrespondierte ihr nicht eine Bereitschaft der Individuen, sich durch Definition des eigenen Unglücks der wattierten Disziplin des kollektiven Gesprächs auszuliefern. Die Konjunktur, die die veranstaltete Enthemmung der Talkshows aufweist, in der die einander und sich selbst entfremdeten Individuen ganz authentisch zu sein glauben, wenn sie ihre schäbige Gefühlskonfektion vorzeigen, beweist dies Tag für Tag. Die Forderung, dass das, was ihm widerfahren ist, nur der im Beziehungskrieg Beschädigte zu bestimmen vermag, dass dieses Tun ein autonomes, durch kein vorgegebenes Begriffsraster einzuengendes sein soll und dass die Auseinandersetzung mit diesem Unglück auch die Sache aller Freunde und Genossen sein soll, vorausgesetzt der Gekränkte will das auch von sich aus, diese Forderung folgt der konstitutiven Scheu, billigen Trost zu spenden, sowie der Erkenntnis, dass wer das Besondere definiert, es unter ein Allgemeines subsumiert, damit das Geschäft der falschen Gesellschaft betreibt. Genau dies tut aber die bereits erwähnte professionelle Sozialarbeiterkamarilla sowie deren Äquivalent in der linken Szene, die sozialarbeiterische Laienspielschar, die etwa seit den 80er Jahren mit dem Sprüchlein »Die Definitionsmacht darüber, was eine Vergewaltigung ist, liegt bei der Frau« durch die Lande tingelt. Dem Strafrecht geht es darum, einen Tatbestand aufzuklären und Recht zu sprechen, weshalb es sich nicht anmaßt, die Doppelbödigkeit bürgerlicher Subjektivität zu ergründen, sondern sich darauf beschränkt, den Willen strikt negativ zu definieren, nämlich durch sein Gegenteil, den Zwang. In der Tat bleibt das höchst individuelle Unglück einer betroffenen Frau, bleibt die konkrete Person dabei außen vor. Im Gegensatz dazu geben die autonomen Verfechter der Definitionsmacht vor, genau jenem individuellen Erleben zum Ausdruck zu verhelfen. Was derart als selbstloses Engagement daherkommt, ist in Wahrheit nichts anderes als die ausbeuterische Indienstnahme je persönlicher Verletztheiten und Kränkungen durch die Gemeinde, auf dass diese ihr gehässiges Strafbedürfnis ungehindert ausleben kann. Denn ums Abstrafen, Ausschließen, Sanktionieren geht es der Szene, für die Kommunikation nie etwas anderes als Exkommunikation bedeutet hat. Zu diesem Zweck haben sich die autonomen Antisexisten in Gestalt der Definitionsmachtformel eine Generalermächtigung zurechtgelegt, von der jeder autoritäre Staat nur träumen kann. Natürlich weiß keiner, wie der Wille einer Person positiv zu bestimmen ist. Natürlich weiß keiner, was das sein soll, eine Grenzüberschreitung. Aber genau darin liegt der Clou. Die Überdehnung der Begriffe, ihre generalklauselhafte Flexibilität, ermöglicht es der antisexistischen Gemeinde, ganz souverän zu entscheiden, wen gerade abzustrafen opportun ist. Die Definition und Vollstreckung der Definitionsmacht behält sich die antisexistische Gemeinde im Einzelfall vor. Nicht genug, dass autonome Antisexisten den Staat und sein Sexualstrafrecht nur deshalb zu Feinden erklärt haben, um ihnen mit aller Kraft nachzueifern. Sie legen auch gewolltes Unverständnis demgegenüber an den Tag, was es mit dem scheinbar missachteten Willen auf sich haben könnte. Denn das im Beziehungskrieg erlebte Unglück ist doch gerade Ausdruck der Doppelbödigkeit der Privatautonomie. Ausdruck des unglücklichen Zusammenstoßes des schrankenlosen Selbst, das sich in der Heiligkeit des privaten Willens ausdrückt, und dem zweiten Objekt, dem zweiten Willensträger, dem Liebhaber also. Der auf Bewahrung des Ichs, der halluzinierten persönlichen Allmacht hin ausgerichtete Wille, wird doch zugleich bekämpft von den viel stärkeren Instanzen des Es, von dem unkontrollierbaren Wollen der Libido. Was das bürgerliche Subjekt allenthalben erlebt, dass seine Ich-Grenzen nicht beständig sind, wie Freud das ausdrückt, dass es nicht immer unterscheiden kann, was von außen kommt und was das Ich will, dieser Abgrund darf nicht sein. Weil also die Lust, das Begehren immer einhergeht mit Ängsten und Verboten, weil das Triebleben ein Menschenleben lang das dem Realitätsprinzip unterworfene, vernünftige, willensgeleitete Handeln sabotiert und recht ungefiltert manchmal aus einem herausspricht, würde es also genau darum gehen, nicht den Willen per se hochleben zu lassen, sondern seine Begrenztheit und Doppelbödigkeit zu verstehen. Gerade das aber unterbleibt. Stattdessen geschieht etwas, das man, wenn dergleichen noch irgendjemanden wirklich aufregen würde, als Skandal bezeichnen müsste. Ausgerechnet diejenigen, die die Emanzipation propagieren, und Emanzipation kann nur heißen, die Befreiung von allen Zwängen und Kümmernissen, der Wille, sich den Himmel und das möglichst schrankenlose Glück zu erobern, ausgerechnet sie adaptieren eine zutiefst bürgerliche Vernunft, die in ihrer Verklärung der monadenhaften Einzelpersönlichkeit und ihrer scheinbar schrankenlosen Macht sich jedem umfassenden Wahrheitsanspruch verweigert. Das ist zwar nichts grundstützend Neues, schon immer war die pathetische Rede vom selbstbestimmten Menschen, den es zu schaffen gelte, insgeheim von einem asketischen Vernunftideal durchherrscht, das die Bürgerwelt, deren Glaube in die Askese schon zu wanken begann, auf ihrem eigenen Terrain der Disziplinierung noch überbieten wollte. Die nicht minder zwanghafte Enthemmung in den sterilen Orgien der Kommunebewegung im Gefolge der neuen Linken bestätigen dies nur ex negativo. Neu ist bei den Antisexisten nur die Hässlichkeit, mit der dieses Disziplinierungsprogramm sich einbekennt. Gänzlich unangefochten bemühen sie ein Ideal aufgeklärter Selbstbeherrschung, wonach der Mensch nicht durch äußeren Zwang, sondern durch eigene vernünftige Einsicht die ihm widerstrebenden Gefühle und Triebe zu bemeistern hat. Die Pamphlete und Aktionen der antisexistischen Gemeinde erinnern an den Spießbürger, der, wenn seine periodischen Moralanfälle ihn überkommen, darüber doziert, dass erst Vernunft und eine geradlinige Lebensführung den Menschen zum Menschen machten, während seine Triebe, wenn er ihnen nur nachgebe, ihn auf die Stufe eines Tiers hinabzerrten. Völlig vergessen scheint zu sein, dass die erste kritische Theorie der Emanzipation, die marxische, anhob mit der Selbstkritik einer Vernunft, die sich eine absolute, autonome und damit entleiblichte dünkte. Marxens Diktum: Die Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfs, sie ist der Kopf der Leidenschaft, ist deshalb mehr und anderes als nur ein Bonmot oder eine Aussage über das Verhältnis von Theorie und Praxis, mit der ausgedörrte Politikaster sich schmücken, denen Glückszustände nur noch dann vergönnt sind, wenn auf den Straßen statt im Bett allerhand zusammenläuft. Marxens Ausspruch erweist gerade vor dem Hintergrund des Wahnwitzes, den die Antisexisten darbieten, seinen genauen triebpsychologischen Sinn. Erkenntnis muss vom höchst individuellen, leidenschaftlichen Wunsch nach Glück getrieben sein, und Vernunft muss darauf aus sein, ihr repressiv naturbeherrschendes, die individuelle Triebnatur maßregelndes Moment umzulenken, um der unterdrückten Natur beizustehen, sie zu ihrem Recht kommen zu lassen. Die Befreiung der Menschen aus allen objektiven Zwangsverhältnissen ist gleichbedeutend mit der Befreiung von dem Zwang, den sie der Natur, der Äußeren wie ihrer eigenen antun, um ein längst irr gewordenes System der Selbsterhaltung aufrechtzuerhalten. Ein Abglanz davon fällt auf jede Beschäftigung mit Theorie heute. Wer sie betreibt, wird dies nicht distanziert tun können. Er wird sich und seine Wahrnehmung verändert vorfinden, denn die ungeschmälerte Einsicht in das Wesen negativer Vergesellschaftung heißt zuallererst Denunziation des erkennenden Subjekts, heißt der Tatsache ins Auge zu blicken, dass die Menschen nicht nur nicht die Autoren der von ihnen doch in Gang gehaltenen Gesellschaft, sondern auch nicht die Herren im eigenen, von ihnen gleichwohl beherrschten Leib sind. Rein negativ bestätigen diesen Zusammenhang von Vernunft und Leidenschaft die Antisexisten, die nicht zufällig zu Erkenntnis und Wahrheit dasselbe schlampige, desinteressierte, um alle Vehemenz gebrachte, gewissermaßen klinische Verhältnis pflegen, wie sie es zur Lust ihrer eigenen und der anderen, in die sie glauben, sich einmischen zu müssen, unterhalten. Der Selbstvergötterung des Subjekts als einer in sich stabil gefügten Einheit, die das eigene Erleben kraft autonomer Vernunft souverän verarbeitet, ist also zutiefst zu misstrauen. Eine subjektive Wahrheit ist keine Wahrheit, aber oft eine objektive Lüge. Die Anrufung des Einzelnen als profunden Zeugen und Berichterstatter über sein eigenes Geschick Er bringt nur Material, das für sich zunächst nicht mehr ist als die Evidenz der vielfältigsten Beschränktheiten, Verblendungen, Rationalisierungen, durch die der Einzelne die ihm feindliche Außenwelt verarbeitet hat. Gerade die kritiklose Hinnahme von Werturteilen und Selbsteinschätzungen Einzelner, ihrer Selbstpräsentation als unverwechselbarer Charakter, als identischer Einzelner, wird weder dem Anspruch nach Wahrheit gerecht, noch dem Anspruch, eben jenen Einzelnen als unverwechselbaren Menschen, der er ja vielleicht werden könnte, zu begreifen. Was ein Einzelner über sich und die Welt aussagt, ist gleichzeitig ernst zu nehmen, denn so und nicht anders hat er es erlebt, und zu verwerfen. Denn sein Erleben ist der wie auch immer realitätstüchtige Versuch, eine Welt, die er bei Strafe des Untergangs nicht verstehen darf, sich zurechtinterpretieren zu müssen. Es geht also nicht darum, ihn zu belehren, es geht darum, ihm beim Erkennen der eigenen Befangenheit, der eigenen Verrücktheit an die Seite zu gehen. Dass weder der Wille heilig noch der Menschenverstand gesund ist, sondern getreue Widerspiegelung der kranken Verhältnisse, wäre eine Voraussetzung dazu. Erst wenn der Ich-Panzer zerspringt, die persönliche Identität als leeres Gefängnis erkannt ist und das Selbst sich als notwendiges, fragmentarisiertes Sammelsurium von Sehnsüchten, Versagungen, Ängsten und Größenwahn sich dem selbstreflektierenden Einzelnen darbietet, kann er zur Kritik und Emanzipation wie auch zur gelebten Lust befähigt sein. Die Wiederaufrichtung der üblen Fiktion von der schrankenlosen Privatautonomie, gerade bei einem Menschen, der soeben ihre Begrenztheit erfahren hat, als er durch die Hölle einer enttäuschten Liebeserfahrung ging, hilft weder ihm noch der Sache, sondern stellt einen Anschlag auf jede Idee von Befreiung dar. Genau das aber geschieht in der Definitionsmachtdebatte. Die autonomen Antisexisten sagen allen Ernstes, Nein heißt Nein, und präsentieren damit die auftrumpfende Schlussformel ihrer schalen Willenslehre. Es heißt zunächst immer Nein, wenn einer sich einem anderen in sexueller Absicht nähert. Ein jeder will es, und zugleich sind alle gebeutelt von den tiefsitzenden Ängsten vor Zurückweisung, der Kränkung, des Unglücks. Die Lust ist nämlich wirklich eine Penetration, nicht nur im buchstäblichen Sinne beim Sexualakt, sondern auch im übertragenen. Das privatautonome, selbstverliebte Stück Unglück, das sich auf seinen schäbigen Willen und seine ganze strahlende Einzigartigkeit so viel zugute hält, steht in dauernder Abwehr zur Außenwelt, und die ist der große Vergewaltiger, an dem die schönen Träume dauernd zuschanden werden. Damit ist nicht allein der sexuell Begehrende gemeint, sondern in vielfachen Übertragungen der Nachbar, der Arbeitgeber, das Geld oder die Straßenverkehrsordnung. Gleichzeitig ist das gleiche Ich randvoll mit Sehnsucht nach dem anderen Zustand, will sein Heiligstes ausliefern, das verfluchte Realitätsprinzip, dem es sich unterwirft, das Trostlose einerlei der Rationalisierungen und Versagungen hinter sich lassen, will in der Lust im anderen aufgehen. Das vom Trieb angestiftete Ich steht im dauernden Widerstreit zum Realitätsprinzip, und zugleich ist es voller narzisstischer Abwehr gegen die möglichen Folgen des Sich-Einlassens, denn der privatautonome Hochsicherheitstrakt Ich könnte Schaden nehmen. Typewriter and alphabet key machine for translating dictated notes. Frequently typist. Vielleicht war das in der Geschichte der menschlichen Zivilisation schon immer so, und erst die kapitalistische Vergesellschaftung, die das Individuum als ein gesellschaftliches Wesen, nicht bloß biologisches Exemplar emanzipiert, hat eben darum etwas vom Triebschicksal des Individuums zutage gefördert. Jedenfalls ist das Geheimnis der Verführung, wie es in vielen Werken der Kunst aus allen Epochen zum Thema erhoben und gestaltet ist, eine getreue Wiedergabe dieses Zwiespalts. Dem spontanen Nein gesellt sich eine Unsicherheit, die Sehnsucht auf Erfüllung, das leise Ja bei. Es kommt dann zu jenem manchmal sehr kunstvollen und dann eben ausgesprochen erotischen Spiel der begehrenden Blicke, der scheinbar absichtslosen Berührungen, der merkwürdig häufigen und doch so zufälligen Begegnungen in Kneipen, auf Konzerten, selbst auf Politveranstaltungen. Es kommt zur chiffriert doppelten Sprache, die einen Dritten ansprechend, dem Begehrten etwas mitzuteilen weiß, und so weiter und so fort. Es findet ein Wechselspiel aus Distanzierung und Annäherung statt, und das Nein kann sich ganz langsam verwandeln in ein Ja, das nicht ausgesprochen zu werden braucht. Wer hätte solches noch nicht gesehen oder davon gelesen? Mancher hat es vielleicht auch erlebt und bewahrt es als streng geschützten Schatz in der Erinnerung auf. Aber die antisexistische Gemeinde will uns ja weismachen, Nein heißt Nein. Und zwar gerade dann, wenn keine Gewalt und keine Drohung den Sexualakt erzwungen hat. Immer schon war der Versuch der Sprache, ihre Ambivalenzen als Sinnleere oder metaphysischen Rückstand auszutreiben und sie demgegenüber auf die exakte Deskription des an Ort und Stelle Gemeinten zu verpflichten, gleichbedeutend mit repressiver Gängelung des Denkens und seiner Vereidigung auf den schlechten Ist-Zustand. Und ausgerechnet dieser verrohte Ersatz fürs Denken, der sich auch noch mit den Insignien von Aufklärung und Vernunft schmückt, dieser durch und durch verkommene und obszöne Positivismus, der nur den gesunden Menschenverstand und die angebliche Eindeutigkeit der Empirie und der Satzlogik kennt, möchte sich nun anheischig machen, in die Lust sich einzumischen. Dieser Anschlag auf die Lust ist nicht neu, wohl aber die Tatsache, dass er in der Linken geschieht und so unerhört viele Anhänger findet. Wie kann denn eine Linke jemals die Revolution machen, wenn sie noch nicht einmal das Träumen sich erlaubt? Wie kann denn ein solidarisches und gewaltfreies Miteinander, von dem so viel geredet wird, entstehen, wenn die Linke schon heute ihre Beziehungen freiwillig komplett desexualisiert? Wenn das einzige Abenteuer, das sich lohnt, nämlich die Grenzüberschreitung zum anderen und damit der Anschlag auf die eigene und die fremde Selbstbestimmung, unter Kuratel gestellt wird, wenn zur Norm erhoben wird, was man früher zu Recht Sexualhygiene nannte, also die hübsch gleichberechtigte Zuteilung von einigen Quäntchen Sexualität in der ach so erstrebenswerten Zweierkiste, wenn also die Lust der schäbigen instrumentellen Vernunft vollends untergeordnet wird, dann ist Befreiung noch nicht einmal mehr zu denken. Dieses Auslöschen des Extrems, des Unglücks wie des Glücks in selbstbestimmte Mittelmäßigkeit, in Lebenspläne voller Verzicht und maßhaltender Gewährung eines Surrogats fürs Ganze in Form einer nach politisch korrektem Prozedere vor sich gehenden gegenseitigen Benutzung der Geschlechtswerkzeuge, wie Kant das in dem ihm eigenen das Blut gefrieren lassenden Ton genannt hat, ist mehr als ein selbstbestimmter Anschlag aufs private Glück. Wer so lebt, der mag dies tun und nach seiner Fasson unglücklich werden. Wer aber ein solches Leben empfiehlt oder schlimmer noch es einer ganzen Gruppe, die die Befreiung auf ihr Panier geschrieben hat, als internes Gesetz verordnet, wird es zu nicht mehr bringen, als den Traum von einer Sache in Form des schwedischen Sozialstaats hochleben zu lassen. Und er wird von seinem eigenen Unglück ausgehend, das er vermittels der faden Utopie von einer menschlicheren Gesellschaft verlängert und für alle Ewigkeit festschreibt, auf Tätersuche gehen müssen, nach Rache für das eigene trostlose, ungelebte Leben Ausschau haltend. Das Strafbedürfnis ist eine der niedersten Regungen, deren ein Mensch fähig ist, denn immer will die exemplarische Sanktion den repressiven gesellschaftlichen Ist-Zustand nur noch weiter betonieren. Und gerade im Strafbedürfnis manifestiert sich der unterdrückte Trieb am deutlichsten. I Ich war kalt wie ein Kühlschrank und steif wie ein Besenstock. War ich wie eine Schlafmütze, öde wie die Wüste. Ich sprach nie wie ein Grab, lachte niemals wie eine Tür. Tanzte nie wie ein Stuhl, war unglücklich wie ein Stein. Mein Herz war hart wie Eisen, meine Haut fad wie der Regen. Meine Haut raucht wie Kreide, meine Brust platt wie ein Brett. Ich war kalt wie ein Kühlschrank und frisst wie eine Autobahn. Grau wie ein Elefant, träge wie ein endloser Tag. Kalt, steif, traurig, öde, stumm, langweilig. Gelenkig wie eine Schlange, fröhlich wie ein Spatz und amüsant wie ein Affe. Ich rede wie ein Papagei und tanze wie ein Kreisel. Lache mich so schön zu sehen, bin glücklich wie ein Fisch im See. Mein Herz ist falsch wie Watte, meine Haut so sanft wie Samen. Meine Brüste sind rund wie Brötchen, meine Haut glänzt wie Diamant. Ich bin heiß wie ein Ofen und ich bin froh wie ein Fink. Rosa wie eine Rose, schnell wie eine Rakete. Heiß, weich, rosa, sanft, schnell, glänzend, amüsant. Plötzlich ist alles anders. Heiß, weich, fröhlich, gelenkig, gesprächig. Glücklich. Plötzlich ist alles anders. Gerade dort, wo sich die Szene und ihre Bauchredner am stärksten von der Gesellschaft abgesetzt wähnen, dort teilen sie die repressivsten Ansichten, die diese Gesellschaft umtreiben. Sowohl die vom Hass gegen den Perversen stimulierte Volksmeinung, als auch die autonome Hegemonialmeinung fordern die ganze Härte des Gesetzes ohne Prüfung der Umstände, Verfolgung qua Meinung. In der Revolverpresse bleibt der sogenannte Perverse noch klar definiert als einer, der sich am Kind bzw. der sittsamen Jungfrau vergreift oder ein abweichendes Sexualverhalten pflegt, während sich in der Szene ein unbestimmter Generalverdacht gegen jegliche sexuelle Aktivität, der Frau letzten Endes nur zum Opfer fallen könne, richtet, weshalb eine Prüfung der Umstände zu entfallen habe. Wer aber in derlei Generalverdacht mit einstimmt, steht der Rübe-runter-Mentalität, die der von der Norm abweichenden Sexualität entgegenschlägt und als deren Inbegriff letztlich immer Homosexualität fungiert, näher, als er sich's versieht. Weil ausgeübte Sexualität, gleich zwischen wem auch immer, gerade dadurch bestimmt ist, dass man nicht mehr ganz bei sich allein ist, sich einem anderen überlässt und zugleich auch selber Besitz von diesem anderen ergreift, muss, um die Idee eines positiv bestimmbaren Verbrechens gegen die sogenannte sexuelle Selbstbestimmung wieder alle Vernunft dennoch postulieren zu können, eine Säuberung im sexuellen Selbst durchgeführt werden. Die erschütternden Erfahrungen, die mit Sexualität gemacht werden können, ja, in den allermeisten Fällen gemacht werden, müssen aus ihr ausgeschlossen werden. Ja, sie sollen so recht gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Um die geheiligte Autonomie, das gut abgegrenzte Selbst, aufrechtzuerhalten, sind sämtliche Fairnisse der Lust, die einigermaßen willkürlich unter dem Titel Vergewaltigung zusammengefasst werden, als Ergebnis einer der Sexualität vorgeblich äußerlichen Bemächtigung zu ihr heterogenen Zwecken anzusehen, als Ergebnis eines sachfremden Missbrauchs der an sich ungefährlichen und harmlosen Sexualität. wieder taucht in pseudolinker Diktion die erzautoritäre Figur der missbrauchten Unschuld, der sogenannten gesunden Sexualität auf, die in der homophoben Regenbogenpresse gegen die sogenannte Perversion abgegrenzt wird. Was ist nun jenes äußerliche, sexualitätsfremde, missbrauchende Motiv? Es gehe natürlich um Macht. Sexualität werde dann böse und habe deswegen mit Hingabe und Überwältigung zu tun, wenn die Macht von ihr Besitz ergreift und weil sie dies tut. Was vordergründig besonders kritisch und aufgeklärt aussieht, nämlich der Sexualität das Naturhafte ausgetrieben zu haben, so dass vom Trieb und seiner Befriedigung durch Hingabe oder Inbesitznahme nichts übrig bleibt als ein klinisch sauberes Spiel der Macht, ist aber doch um so viel reaktionärer als die üblicherweise verfemte Triebtheorie selber. Das trifft selbstverständlich nicht auf Ansichten zu, die der ignorante Spürhund der Macht unter Triebtheorie versteht. Ansichten, die Vergewaltigung zu einem unumstößlichen, naturgegebenen Bestandteil des invarianten männlichen Triebs machen, nach dem Motto, Männer seien eben aggressiv, das habe man zu tolerieren oder in Rechnung zu stellen. Solch reaktionärer Blödsinn beruft sich, wenn er es denn tut, absolut zu Unrecht auf Sigmund Freud. Im Normalfall aber ist es allein die bodenlose Fantasie des Bauchredners, die Freud derlei in die Schuhe schiebt. Die Ersetzung der invarianten Natur jedenfalls durch Macht ist ein Zirkelschluss und führt genau dahin zurück, wovon man weg wollte, zum Biologismus, diesmal aber zu einem Biologismus der zweiten Natur, als welche Gesellschaft wirkt. Eine derart gestrickte Auflösung der Essentialismen wird damit bezahlt, dass die sogenannte Macht exakt dieselbe Omnipräsenz und Potenz besitzt, wie die Natur im dekonstruierten Diskurs besessen hatte. Der Teufel wird mit dem Beelzebub ausgetrieben. Dem Naturzwang korrespondiert die Ewigkeit der Macht. Beide sind unentrinnbar. Wo nirgends mehr Natur, sondern ausschließlich Gesellschaft ist, dort herrscht überall der Naturzustand des Marktes. Dem blind unterworfen zu bleiben, das Kapital die Individuen mit Haut und Haar zwingt. Doch selbst wenn man diesen grundsätzlichen Einwand gegen die Macht hintanstellt, ergeben sich sofort neue Absurditäten aus der vorgeblich gelungenen Befreiung vom Biologismus zum Zwecke des Beweises, dass Sexualität nichts oder nur äußerlich mit dem gewaltförmigen sogenannten Sexismus etwas zu tun habe. Man fragt sich sogleich, warum und worin sich das Sexuelle dann so sehr von jeder anderen Handgreiflichkeit unterscheidet, so sehr, dass das Strafrecht verändert werden müsste, so sehr, dass sie ein ahndungswürdiges Vergehen darstellt, auch wenn es nicht im Entferntesten zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Wie kann jemand einerseits den Vorwurf erheben, Vergewaltigung sei auf physische Gewaltausübung reduziert und damit verharmlost worden, und andererseits selber genau und exakt das Gleiche tun, indem er das Sexuelle darin verschwinden lässt und bloß die reine, letztlich physisch ausgeübte Macht übrig lässt. Auch der Verweis darauf, dass Gewalt sich bloß deshalb sexualisiere, wie es heißt, um der Geringschätzung dem Opfer gegenüber Ausdruck zu verleihen, bleibt zirkulär. Lässt er doch die Frage offen, wieso es diesen Zusammenhang von Geringschätzung und Sexualität denn überhaupt geben kann, wo doch Sexualität und Machtausübung einander so wesensfremd seien. Solch illegitime Machtausübung, da sie ja ökonomisch unvernünftig und historisch unzeitgemäß ist, muss aber dennoch ein Motiv haben. Und wenn ja, welches? Folgt man der Intention einer gesäuberten Sexualität, bleibt nichts anderes übrig, als einen Willen zur Macht à la Nietzsche anzunehmen, also einer pessimistischen Anthropologie zu frönen, der zufolge es eine anthropologische Disposition des Mannes zur Machtausübung geben muss. Damit aber ist man genau da wieder angelangt, wovon man sich mit dem Nullbegriff Macht bzw. Herrschaft eigentlich entfernen wollte. Bei der per se bösen Natur des Mannes und damit weit unterhalb des Niveaus der Triebtheorie. Unterhalb des Niveaus des verabscheuten Sigmund Freud. Wenn Freud von Trieb und Triebschicksal spricht, meint er gerade nicht das, was ihm unterstellt wird. Eine Instinkttheorie, wonach geschlechtliches und geschlechtsspezifisches Verhalten unwandelbar sei. So notorisch die eingeschliffene feministische Freud-Kritik Unbewusstes mit Bewusstem verwechselt, so notorisch ist auch das Verwechseln des Instinkts mit seinem glatten Gegenteil, dem Trieb. Zwar postuliert Freud, dass beim Menschen wie bei jedem anderen Tier ein energetisches Grundpotenzial vorhanden ist, dass dieses aber imaginiert, reflektiert, systematisiert, verdrängt und abgelenkt wird, macht das spezifisch Menschliche erst aus. Das Aufbrechen der Vorprogrammierung von Triebziel und Triebobjekt zeichnet die menschliche Triebenergie aus. Ohne eine solche in Rechnung zu stellen, wäre menschliches Verhalten nicht zu erklären. Der reine Geist würde weder Fingernägel kauen noch masturbieren. Ebenso wenig könnte ihn irritieren, dass er es nicht tut oder aber ständig zu tun gezwungen ist. Wäre der Mensch ein instinktgeleitetes Tier, würde ein Säugling kaum seinen Hunger vergessen können, ob der Lust an seinen Fingern zu lutschen. In Freuds eigenen Worten: Das Objekt des Triebes ist das Variabelste am Triebe, nicht ursprünglich mit ihm verknüpft, sondern ihm nur infolge seiner Eignung zur Ermöglichung der Befriedigung zugeordnet. Es ist nicht notwendig ein fremder Gegenstand, sondern ebenso wohl ein Teil des eigenen Körpers. Es kann im Laufe der Lebensschicksale des Triebes beliebig oft gewechselt werden. Dieser Verschiebung des Triebes fallen die bedeutsamsten Rollen zu. Gerade die Maßlosigkeit und Ziel-Mittel-Unbestimmtheit der menschlichen Motion schlägt sich im Triebschicksal nieder. Sie zwingt das Es, sich zu differenzieren, ein Ich auszubilden, Verstand zu entwickeln, Trennung zu denken, Identifikationen vorzunehmen, seine Stellung kognitiv auszuloten. Sigmund Freud ist also in keinster Weise ein Vordenker einer naturhaft besonderen männlichen Aggressivität. Er bleibt gerade deswegen aber auch Vertretern steriler Sozialisationstheorie und rationalisierter Ich-Psychologie ein Dorn im Auge, weil er auf der konstitutiven Rolle der Libido beharrt. Vom Individuum her gedacht, kann es Gesellschaft allein dadurch geben, dass sie sich die Libido anverwandelt, genauso wie Libido gesellschaftstauglich werden muss, die Form von zumindest instrumenteller Vernünftigkeit annehmen muss, um sich wie auch immer sublimiert befriedigen zu können. Damit ist die Libido nicht gut und nicht schlecht. Sie kann einen in die Arme von Vaterreligionen und Führerkulten treiben, sie kann einen aber auch stärken gegen die Zumutungen des Realitätsprinzips. Vor allem aber widerspricht ihr Wirken den Allmachtsfantasien der als Kritiker getarnten Gesellschaftsplaner, denen der Mensch allein eine kybernetisch zu bedienende Blackbox vorstellt. Der Sexualität wird das Sexuelle ausgetrieben, wenn ihre Eigenmächtigkeit in ein ihr äußerliches Machtstreben, ein scheinbar sauberes und rationales, wiewohl unsympathisches Motiv verlagert wird. Aus einer derart entsexualisierten Machtratio kann aber nichts anderes erklärt werden als utilitaristischer Monadismus, als individuelle Nützlichkeitsbeziehungen. Freiwillig würde eine solche autonome Monade sich weder einem Führer unterwerfen, noch mit jemandem ins Bett gehen, kein Kind großziehen, ja noch nicht einmal jemandem über die Straße helfen. Es gäbe diese Monade nicht, weil es so keine Gesellschaft geben könnte. Nein, vielmehr entspringt der Verstand selber libidinösen Quellen, dem Lernen, Triebziele aufzugeben und sie dennoch, sublimiert oder reprimiert, das wäre hier die Frage, zu erreichen. Es ist die Libido, die den Verstand wie den Unverstand erst hervorbringt. Die Erfahrung einer fremden Macht an und in mir, die die Libido darstellt, Der Versuch, sich mit dieser ins Einvernehmen zu bringen, ermöglicht erst die Objekterfahrung. Gelingt dies nicht, dann wird dies andere, das eigentlich in mir ist, abgespalten und verlagert sich in eine böse Außenwelt, der ein identisches und damit leeres Innen gegenübertritt. Dieses Innen neigt zur Erfahrungslosigkeit, zur Projektion, zur Übertragung des eigenen Innenzustandes auf andere, ohne noch reflektieren zu können, dass es das eigene ist, was dem anderen unterstellt und an ihm bestraft wird. Pathische Projektion nannten Adorno und Horkheimer diesen Mechanismus. Dieselben geschlechtlichen Regungen, die das Menschengeschlecht unterdrückte, wussten bei Einzelnen wie bei Völkern in der vorstellungsmäßigen Verwandlung der Umwelt in ein diabolisches System sich zu erhalten und durchzusetzen. Stets hat der Blindmordlustige im Opfer den Verfolger gesehen, von dem er verzweifelt sich zur Notwehr treiben ließ. Pathische Projektion bedeutet die Sucht, sich selbst stets und ständig jenseits aller Selbstreflexion als Opfer zu stilisieren. Konsequent folgen aus dieser Manie die ungeheuerlichen Geschmacklosigkeiten, die die einschlägigen Sexualität- und Gewaltdebatten prägen. Die Unfähigkeit zur Unterscheidung schreckt nicht davor zurück, sich selbst als potenzielles Opfer sogenannter sexualisierter Gewalt mit allen nur möglichen Folteropfern, sogar KZ-Opfern gleichzusetzen. Wahnwitzige Exzesse, wie beispielsweise der Vergleich, den Alice Schwarzer im Rahmen der Porno-Kampagne zwischen Pornografie und dem Nazi-Herzblatt der Stürmer zog, als ob die Sexindustrie die Massenvernichtung der Frauen intendierte, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die besinnungslose Diabolisierung der Sexualität als von außen über das Ich hereinbrechende Gewalterfahrung kennt kein Innehalten. Das erschütterte Grundvertrauen, von dem Jean Ameri spricht, dient als bloße Metapher für den Seelenzustand des reflexionsunfähigen Ichs. Ein Seelenzustand, der die durch die vielen anderen Ichs auferlegten Schranken als Zumutung empfindet. Ein Seelenzustand, der der Welt verübelt, nicht Ich zu sein. Zugleich wird das, was zwar eigentlich im Ich ist, aber dem narzisstischen Selbstbild nicht entspricht, als Fremdes, ebenfalls Äußeres wahrgenommen. Dieses Ich, besser Selbst, ist so schrankenlos wie leer, absolutes Prinzip und reines Nichts und sieht sich deshalb beständig einer äußerlichen Gewalt gegenüber. Diese ist für jedes persönliche Scheitern, Leiden und Unglücklichsein als eine Art Penetration des in sich ruhenden Selbst durch die nur noch in Stereotypen Schlagworten fassbare Außenwelt verantwortlich. Als solche sind Staat, Kapital und Patriarchat im szeneinternen Gebrauch ebenso inhaltsleer wie funktionsgleich. Es handelt sich dabei nur um austauschbare Benennungen jener als äußerlich und fremd vorgestellten Mächte, deren einziger Daseinsgrund sein soll, das quasi gottgleich autonome Individuum zu kränken, zu quälen und zu verfolgen. Nicht mehr muss sich das Ich an den Objekten und seien es die Objekte des eigenen Denkens und Meinens bewähren. Objekteinverleibung als eigenes, sprich der eigene Opferstatus, und Subjektverdammung als anderes, sprich die allgegenwärtigen bösen Mächte, ersetzen jene konstitutive Leistung, die vorhin als Verstand bezeichnet wurde und die aus der Inkongruenz der ursprünglichen, unsublimierten Libido mit der Objektwelt entsteht. Weil diese Leistung offensichtlich misslingt, ist dieser Seelenzustand als infantil zu bezeichnen. Gleich dem Kleinkind ist die verwirrende, identitätsstörende Außenwelt einzig Kränkung, die es abzuwehren gilt, zugunsten eines Innenbereichs, aus dem heraus meine Wahrnehmung sich zum Maßstab des allgemeinen Verhaltens aufwirft und somit jegliches schmerzhafte Infragestellen des eigenen Selbstbildes so gut wie ausgeschlossen bleibt. Verliebtsein und Begehren bergen solches Risiko natürlich per se in sich. Deshalb werden sie durch Nähe, Wärme, Beziehung und Zusammenhang ersetzt. Die Utopie, die in der manifesten Sexualität liegt, dass nämlich eine in mir wirkende Macht, die des Begehrens, mich ergreift, den Panzer aufweicht, die Körpergrenzen fließend macht, ihre Unberührbarkeit, ihre projektive Grenzziehung von innen und außen durchstößt, also mein beschränktes instrumentelles Verhältnis zu mir selber, das meinen Alltag bestimmt aufhebt, erscheint nur noch als Bedrohung. Diese Macht, der ich nicht mehr gestatte, von mir Besitz zu ergreifen, kehrt in der fantastischen Projektion der mir angetanen Kränkung zurück. Es ist gerade das transzendierende Moment der Sexualität, das als Bedrohung und Verletzung der Privatautonomie empfunden wird. Solange die Individuen noch ein eher funktionell instrumentelles Verhältnis zu ihrem Körper haben, solange ihr Körper ihnen als Arbeits- und Subsistenzwerkzeug noch wesentlich dazu dient, sich in der Welt zurechtzufinden, zu behaupten und im geistigen und leiblichen Stoffwechsel mit der Natur zu erhalten, begegnet ihnen ihr Geschlecht in der Fremdartigkeit und Konkurrenzhaftigkeit einer alternativen Bestimmung, um nicht zu sagen, eines anderen Subjekts. Indem das Geschlecht vom Körper Besitz ergreift, entfremdet es ihn dem Individuum, entzieht ihn der Verfügungsgewalt der Person, lässt ihn außer sich geraten. Soweit das Individuum diesen im Begattungsverhältnis implizierten Subjektwechsel mitmacht, soweit es mit seinem Körper außer sich gerät, in dem fremdbestimmten Werkzeug sich selber verliert, kann es den Subjektwechsel als Entbindung von sich als bloßer Person, als Befreiung von seinem beschränkten Dasein, als in einem umfänglicheren, selbst kulminierenden Erfüllungszustand erfahren. Soweit das Individuum hingegen das außer sich geraten als Selbstaufgabe, als Verlust der Person erfährt, gilt ihm der Geschlechtsapparat als ein Pfahl im Fleisch seines Körpers, als seinem Körper ihm raubende Macht und gleichermaßen seine organische Identität und seine persönliche Integrität bedrohende Gewalt. Der Schein des vollständigen Besitzes der eigenen Geschlechtlichkeit, wie er heute vorherrscht, ja das unbedingte Pochen auf Integrität und Autonomie, ist strukturähnlich dem Schein des Besitzes der eigenen Arbeitskraft, die ohne Mittel ihrer Realisierung sowohl alles, eben Körper und doch nichts ist, bloß Hunger. Weil der Körper besessen werden muss, um ihn als bloße wahre Arbeitskraft zu verkaufen, erscheint die Fremdbestimmung, die der Sexus dem Individuum auferlegt, als willkürliche Rohheit. Völlig widersinnig und verlogen ist es, die Kommerzialisierung der Sexualität im Namen einer gesunden Sexualität zu bejammern. Die wahre Kommerzialisierung verfolgt der Puritanismus, der Sexualität auf die bloße Reproduktion der Arbeitskraft zurechtzuschneiden bemüht ist, der einer gewissen monatlichen Quote von erlaubtem Geschlechtsverkehr den Stellenwert von gesunder Ernährung, ausreichender Bewegung und Alkoholabstinenz beimisst. Im Stand der allgemeinen Überflüssigkeit wird das beschriebene instrumentelle Verhalten zum Körper als Werkzeug hinfällig. Zugleich droht dieser Zweckverlust des Körperlichen, einen Puritanismus aus zweiter Hand hervorzubringen. Sexualität muss nicht mehr nur domestiziert werden, sondern verfällt vollends dem oben beschriebenen projektiven Verdikt der reinen Selbstbezüglichkeit der Individuen. Von zu bezähmender Transzendenz sinkt sie zur bloß noch abzuwehrenden Bedrohung herab. Mit dem Ende des instrumentellen Bezugs des Körpers auf die stoffliche Arbeitswelt im Spätkapitalismus scheint ein Objektbezug überhaupt kaum mehr möglich zu sein. Denken und Handeln entspringen bloß der unbewussten seelischen Ökonomie. Für das Gefühl, von etwas überwältigt zu werden, muss jemand her, der es auch tatsächlich getan haben soll. Wer eignete sich besser dafür als der potenzielle oder tatsächliche Sexualpartner? Wenn es richtig ist, dass Verstand sich erst am Auseinanderfallen von Trieb einerseits und den Mitteln seiner Befriedigung andererseits herausbildet, So verwundert es nicht, dass die Unfähigkeit, sich von der eigenen Sexualität überwältigen zu lassen, einhergeht mit der Abwehr des abstrakten Gedankens, des Gedankens, der von der eigenen Person absieht und sich seinem Gegenstand hingibt, der riskiert, durch diesen ergriffen und verändert zu werden. Aus demselben Mechanismus, aus dem Sexualität argwöhnisch verpönt ist, haben Theorien, die die Autonomie des Individuums bestreiten, wie die Marx'sche oder die Freud'sche, die beide den liberalen Mythos des autonomen Individuums zerstören, keine Konjunktur. Ihre Rezeption ist nicht nur anstrengend, sondern impliziert, den Besitzcharakter von Erfahrung abzulegen, die vorgefasste Meinung anhand der gewonnenen Erkenntnisse revidieren zu müssen. Was für eine narzisstische Kränkung für das schrankenlose Individuum, das Außen- und Innenleben nicht mehr zu unterscheiden weiß und deshalb umso rigider trennt. Es kann nicht dulden, dass etwas schlauer ist als es selber in seiner eingebildeten Vollkommenheit. Denkfaulheit, besser Reflexionsunwillen und Sexualabwehr gehen konform, entsprechen ein und demselben Gemütszustand. Das war Sachzwang FM, heute zum Thema Sex. Insbesondere die Pornografie und die sogenannte Vergewaltigungsdebatte. Wenn ich annehmen darf, dass die Einschaltquoten bei Sex immer in die Höhe gehen, dann dürfte Querfunk heute eine Sternstunde erlebt haben. Aber wer weiß. Wir hörten 4 Beiträge von Georg Seeslin, Justus Wertmüller, Uli Krug und Clemens Nachtmann. Dr. Indoktrinator freut sich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss!